Fokus und Umsetzung. Meiner Ansicht nach kann man alles bisher Gesagte letztendlich in zwei Wörtern zusammenfassen. Fokus und Umsetzung. In diesen beiden Wörtern finden wir wirklich die Einfachheit, die nach der Komplexität kommt. Der Fokus befasst sich damit, was am wichtigsten ist. Bei der Umsetzung geht es darum, dafür zu sorgen, dass es passiert. Meine Gedanken zu dieser aus nur zwei Wörtern bestehenden Zusammenfassung wurden stark von »Managen heißt machen«, dem großen Bestseller von Ram Charan und Larry Bossidi, beeinflusst. Die ersten beiden Rollen der effektiven Führung, Vorbild und Visionär, kann man mit einem einzigen Wort wiedergeben. Fokus. Und die nächsten beiden, Koordinator und Coach, ebenfalls mit einem einzigen Wort. Umsetzung. Wie kommt das? Denken Sie einmal darüber nach. Die gemeinsame Visionsentwicklung ist im Wesentlichen strategische Arbeit. Man muss entscheiden, welche Ziele höhere Prioritäten haben sollen und welche Werte als Richtlinien für die Erreichung und Aufrechterhaltung dieser Ziele dienen sollen. Das erfordert aber sowohl ein klares Verstehen als auch eine innere Verpflichtung auf diese Ziele in der jeweiligen Kultur. Eine solche Verpflichtung beruht auf Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit und Synergie. Also gerade auf dem, was das Vorbildsein ausmacht. Nur wenn es wahre persönliche und zwischenmenschliche Vertrauenswürdigkeit gibt, wird sich Vertrauen entwickeln und die Teamsynergie effektiv sein. Dieses persönliche und zwischenmenschliche Vorbildsein beinhaltet gegenseitigen Respekt, gegenseitiges Verstehen und kreative Kooperation. 4., 5. und 6. Weg. Bei der Entwicklung klarer Ziele mit hoher Priorität, auf die man sich innerlich verpflichtet. 2. Weg. Schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Die persönliche und zwischenmenschliche Vertrauenswürdigkeit wiederum beruht darauf, dass die Leute ihr Leben an ihren Werten und Zielen ausrichten. Mit anderen Worten, auf persönlichem Fokus und persönlicher Umsetzung. Das ist der 3. Weg. Das Wichtigste zuerst tun. Der Ausdruck »das Wichtigste zuerst« ist eine andere Beschreibungsweise für Fokus und Umsetzung. Führung ohne die Disziplin des Durchführens ist unvollkommen und ineffektiv. Ohne die Fähigkeit, durchführen zu können, werden alle anderen Eigenschaften, die für Führung notwendig sind, hohl. Kein Unternehmen kann seine Verpflichtungen einlösen oder sich Veränderungen gut anpassen, wenn nicht alle Führungskräfte auf allen Hierarchiestufen die Disziplin des Durchführens praktizieren. Durchführen muss zum Bestandteil der Strategie eines Unternehmens und seiner Ziele werden. Es ist die fehlende Verbindung zwischen Hoffnungen und Resultaten, schrieben Ram Charan und Larry Bossidi. Die beiden anderen Rollen effektiver Führung, Koordinator und Coach, repräsentieren die Umsetzung, die bewusste Etablierung von Strukturen, Systemen und Prozessen, Koordination, die es den Einzelnen und den Teams ermöglichen, die größeren strategischen Ziele, die entscheidenden Prioritäten der Organisation, gemeinsame Visionsentwicklung, in ihre konkrete tägliche Arbeit und ihre Teamziele zu übersetzen. Kurz gesagt, die Leute werden dazu befähigt, ihren Job zu machen. Fokus und Umsetzung sind untrennbar miteinander verbunden. Anders ausgedrückt, solange die Leute nicht am selben Strang ziehen, wird es keine konsistente Umsetzung geben. Wenn man das auf Anordnung und Kontrolle setzende Transaktionsmodell des Industriezeitalters verwendet, um die Fokussierung zu erreichen, kann man das befähigende Transformationsmodell des Zeitalters der Wissensarbeit nicht benutzen, um die Umsetzung zu bewirken. Ganz einfach deshalb, weil es ohne Einbeziehung und/oder Identifikation nicht zu einer emotionalen Verpflichtung auf den Fokus kommen kann. Es wird dann einfach keine Umsetzung stattfinden. Auch umgekehrt kann es nicht funktionieren. Wenn man das Einbeziehungs- und Befähigungsmodell des Zeitalters der Wissensarbeit verwendet, um einen gemeinsamen Fokus zu erreichen, dann jedoch für die Umsetzung zu dem für das Industriezeitalter typischen Transaktionsmodell wechselt, wird man den Fokus nicht aufrechterhalten können, weil die Leute das Fehlen von Aufrichtigkeit und Integrität bemerken werden. Wenn man aber sowohl für den Fokus, Vorbild, Visionär, als auch für die Umsetzung, Koordinator, Coach, das Modell des Zeitalters der Wissensarbeit verwendet, wird man in der Kultur der Organisation Integrität und Vertrauenswürdigkeit erzeugen. Dann wird die Organisation nicht nur ihre innere Stimme finden, sondern sie auch benutzen, um ihren Zwecken und Interessengruppen auf hervorragende Weise zu dienen.